Abschnitt 5 aus Der Hungerpastor von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 5. Kapitel: Die Freundschaft zwischen dem Sohne des Schusters und dem Sohne des Trödlers, zwischen dem Christen und dem Juden, zog den Ersteren immer mehr von dem Umgang mit den übrigen Altersgenossen ab. Diese betrachteten das Verhältnis nicht von der günstigsten Seite. Sie hatten mancherlei daran auszusetzen und Hans musste viel darum leiden, innerhalb und außerhalb der Schule. Die witzigen Köpfe machten die lächerlichsten Glossen über diese merkwürdige Freundschaft. Die, welche Talent für die zeichnenden Künste besaßen, bedeckten Gartenmauern, Hauswände und Türen mit mehr oder weniger gelungenen Illustrationen der zwei Freunde. Und krummnasige Abbildungen von Moses und Hans, worunter wieder andere geistreiche Bemerkungen schrieben, sah man nicht selten und auch an Orten, wo man sie nicht vermutete. Körperlich aber vergriff man sich nicht mehr an den beiden. Man machte in dieser Beziehung zu böse Erfahrungen. Es war übrigens abzusehen, dass eine Zeit kommen könne, wo das Interesse an ihnen vollständig erloschen sein würde und wo man sie ruhig ihres Weges gehen lassen würde, ohne sich weiter um sie zu bekümmern. Wie in einer Märchenhöhle saß Hans Unwirsch in dem Laden des Trödlers, und Samuel Freudenstein war auch in seiner Art ein Zauberer, der durch sein Hantieren, durch sein Wesen und seine Worte wohl einen mächtigen Eindruck auf ein kindliches Gemüt machen musste. Mit dem Pinsel wie mit dem Leimtopf wusste er gleich geschickt umzugehen. Vögel allerlei Vierfüßler stopfte er sehr naturgetreu aus und verkaufte sie in Glaskästen den Liebhabern. Er war auf einer ewigen Jagd nach Merkwürdigkeiten begriffen, saß in seinem Gewölbe wie eine Spinne in ihrem Netz und lauerte auf seine Kunden, Käufer und Verkäufer. Selten entging ihm eine römische Münze oder ein Brakteat, die den Versuch gemacht hatten, noch einmal am Weltverkehr teilzunehmen und die vom Krämer oder vom Bauer mit Grimm und Verachtung ganz unvermutet in der Ladenkasse oder im Lederbeutel entdeckt und angehalten worden waren. Merkwürdige gläserne Pokale und Becher wusste Samuel sehr zu schätzen. Er witterte sie in den dunkelsten Winkeln und Küchenschränken auf den Dörfern aus und zahlte gern dafür, was die Besitzer verlangten. Auch Ahnenbilder kaufte er gern, doch meistens mehr des Rahmens wegen. Es war ein Wunder, wie viele Leute, die auf solche Ahnen durchaus keinen Anspruch hatten, doch dergleichen angeschleppt brachten. Wie kamen diese Kotsassen, Halbspänner und Brinksitzer, diese kleinen Handwerker zu diesen stattlichen Herren in Perücke, Ringkragen und Brustharnisch, zu diesen hochtupierten und gepuderten Damen, die zu ihrer Entwürdigung so holdselig lächelten und auf Rosen und Lilien rochen? Der Stolz und die Verehrung manches Geschlechts wurde in der Kröppelstraße auf das Schnödeste mit dem Gesicht gegen die Wand gelehnt und manchen gnädigen Herrn, manche gnädige Frau und manches gnädige Fräulein nahm der Trödler nur als Zugabe auf einen alten Sessel, wackeligen Tisch oder wurmstichigen Rokokokasten mit Achselzucken an. Auch mit Büchern gab sich Samuel Freudenstein ab. Alte Folianten in Schweinsleder waren ein wertvoller Handelsartikel. Es gab keine Scharteke, die nicht zuletzt doch noch der Welt auf irgendeine Art nützlich wurde, an die der Autor einst nicht gedacht hatte. Manches Buch aber, welches der Zufall in den Trödelladen hinabwarf, sollte auf Hans Unwirsch später eine Wirkung haben, mit welcher der Verfasser zufrieden sein konnte. Die mannigfachen Gegenstände, welche der Laden enthielt, eröffneten dem in einfachster Ärmlichkeit aufwachsenden Knaben den Blick in unendliche Räume. Was die Schule nüchtern lehrte, gewann hier bunteste und lebendigste Gestalt, und vielerlei, von dem die Schule nichts sagte, trat ihm hier zuerst entgegen. Einst war in die Kröppelstraße ein Bilderbuch geraten, das einem Kinde wohlhabender Eltern gehörte, und sehr stolz war der Besitzer darauf und gab es nicht aus den Händen. Der arme Hans durfte nur aus der Ferne einen ganz flüchtigen Blick hineintun, worauf es ihm sogleich wieder vor der Nase zugeschlagen wurde. Wie früher von den großen Butterbröden der Genossen, so träumte Hans geraume Zeit von diesem Bilderbuche. Er hätte gern tagelang gehungert, wenn es ihm dafür auf eine Stunde in die Hände gelegt worden wäre. Den Besitzer hielt er für den glücklichsten Jungen, den es jemals gegeben habe. Er hatte einen großen Hunger nach diesem Bilderbuch und musste ihn sich vergehen lassen, wie so manchen anderen Hunger damals und später. Jetzt wurde ein in jeder Beziehung viel reichhaltigeres Bilderbuch vor ihm aufgeschlagen und nach Belieben durfte er darin blättern. Nun dämmerte ihm eine Ahnung von dem Reichtum der Welt. Immer bestimmtere Formen erhoben sich unter den schwankenden Märchenbildern, den verschwimmenden Gestalten und Klängen, welche durch die Base Schlotterbeck und ihre Kalenderbibliothek in der Kinderseele wachgerufen worden waren. Aus der Schule konnte Hans Unwirsch nichts mitbringen, welchem Moses Freudenstein nicht eine andere Färbung hätte geben können, und die Worte des Vaters Samuel gewannen bald ein ebenso großes Gewicht wie die der Lehrer in der Bürgerschule. In diesem Trödelladen wuchs Hans über diese Schule schnell hinaus. Der Vater Freudenstein hatte eine gewaltige Achtung vor den Wissenschaften, eine fast ebenso große Achtung wie Weiland der arme Anton Unwirsch. Doch wenn dieser sie um ihrer selbst willen einst verehrte, so schätzte jener sie, weil er darin den Talisman glaubte gefunden zu haben, der zugleich mit dem Gelde ein Schild und eine Waffe sei für sein immer noch, ob seiner und der Väter Sünden, so vielfach bedrängtes und zurückgesetztes Volk. Das Leben, welches dem Manne so arg mitgespielt hatte, hatte ihm immer von Neuem diese Lehre vor die Augen gerückt, und wie der Meister Anton beschloss er, seinen Sohn mit diesen mächtigen Verteidigungs- und Angriffswaffen genügend auszurüsten. Wie Anton Unwirsch wollte er seinem Sohn den Weg durch die Welt freier machen, als er selbst ihn gefunden hatte. Wie Anton Unwirsch lebte er seit der Geburt seines Kindes nur in der Zukunft desselben. »Lerne, dass dir schwitzet der Kopf, Moses«, sagte er, sobald der Knabe nur irgend imstande war, ihn zu verstehen. »Wenn sie dir hinhalten an Stück Kuchen und an Buch, so lass dein Kuchen und nimm das Buch. Wenn du was kannst, kannst dich wehren, brauchst du dich nicht lassen zu treten, kannst du einen großen Mann werden und brauchst dich nicht zu fürchten vor keinem, und den Kuchen wirst du auch dazu bekommen. Sie werden dir ja ihn geben müssen, ob sie wollen oder nicht.« Moses Freudenstein öffnete bei solcher Ermahnung die funkelnden Augen sehr weit und kniff sie dann zu und fragte wohl, »Und ich brauch, wenn ich lern, mich nicht lassen zu schimpfen und schlagen in der Gass? Ich kann's ihnen heimzahlen, was sie mir tun, brauch mich nicht verkriechen vor ihnen. Wenn du hast Kunst und wenn du hast Geld, kannst du sie stecken alle in den Sack. Und wenn du jetzt sitzest im Winkel, kannst du denken, du bist die Katz und die Mäus tanzen vor dir und pfeifen dir zum Hohn. Lasse pfeifen und lern. Wenn der jungen Katz sind gewachsen die Krallen, kann sie spielen mit der Maus und die Maus hat das Schlimmste davon. So will ich sitzen im Dunkeln und will lernen alles, was es gibt, und wenn ich alles weiß und habe das Geld, so will ich es ihnen in der Gasse vergelten, was sie mir tun. »Ich will dir helfen zu kriegen das Geld«, sagte der Vater, und die alte Haushälterin in der Ecke kicherte und rieb sich die Hände und murmelte Segnungen und Flüche zu gleicher Zeit. Jene über ihren Brotherrn, sein Kind und sein Haus, diese über die Stadt Neustadt und die Kröppelstraße samt allem, was dran und drum hing. Als Hans Unwirsch die nähere Bekanntschaft von Moses Freudenstein machte, war dieser ihm in den meisten Elementarkenntnissen weit voraus und wusste außerdem in Dingen Bescheid, die den armen Hans mit Staunen und Bewunderung erfüllten. Er wusste, wie eine Kokosnuss aussah, denn der Vater Samuel hielt eine verschlossen im Schranke. Er wusste ganz genau Bescheid im Lande der Kokosnüsse und im Affenlande, und knüpfte daran die Bemerkung, dass die Jungen in der Kröppelstraße auch zum Affengeschlecht gehörten, dass er, Moses Freudenstein, aber doch lieber ein Aff als ein Jung aus der Kröppelstraße sein wolle. In den Geschichten des alten Bundes war Moses natürlich sehr bewandert und sprach dann immer in der ersten Person Pluralis. Als wir in Ägypten waren, als wir abfielen vom König Saul, als wir zu Babylon in der Gefangenschaft saßen, als wir die Assyrier verjagten. Diese Art zu reden, welche der Deutsche leider Gottes nicht kennt, hatte er auch von seinem Vater, der die Geschichte seines Volkes aus dem Grunde kannte, stolz darauf war und gern und viel davon sprach. Moses Freudenstein warf diese Eigentümlichkeiten auch erst sehr spät ab. Ja, eigentlich verlor er sie nie völlig, selbst in jener Zeit, als er die Erinnerungen und den Einfluss des Ladens in der Kröppelstraße wie ein altes Kleid von sich gestreift hatte. Es gab in dem Laden alte holländische Reisebeschreibungen vom Ende des 17. Jahrhunderts voll der merkwürdigsten Kupfer. Vor diesen Foliobänden war Moses groß, Hans Unwirsch aber vergaß über ihnen alles andere. Selbst die Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl verblasste vor den Wundern von Surinam, dem Hof des Großmoguls, den Elefanten und Tigern, den stolzen Kriegsschiffen der Herren Generalstaaten, die mit ihren Kanonen die wundersamen, fantastischen indischen Städte im Kupferstich begrüßten. Aber das waren noch lange nicht alle Reichtümer, von denen Moses umgeben war. Noch ganz andere Wunder barg der Laden des Trödlers. Das Ei des Vogels Roch im Märchen Sindbads des Seefahrers ist ein Gegenstand, der wohl die Fantasie gefangen nehmen kann. Aber das wirkliche und wahrhaftige Straußenei, welches einem vor der Nase liegt und welches man mit dem Finger vorsichtig berühren darf, hat doch einen noch größeren Reiz. Der westfälische Hoflakai vor der Tür hielt alles, was er versprach. Er hing Wache vor so vielen Schätzen, dass das jugendliche Gemüt durch den Reichtum fast verwirrt wurde. Es war gut, dass Hans in dieser Epoche einen so kühlen Burschen wie den kleinen Moses neben sich hatte. Dieser hatte sich längst in dem Wirrwarr zurechtgefunden und ließ sich so leicht durch nichts mehr verblüffen. Er hatte die große Gabe von der Natur empfangen, in seinem Kopf sogleich alles an die rechte Stelle legen zu können. Im gegebenen Augenblick wusste er alles sofort zu finden. Ein Kind, ein wahres, rechtes, echtes Kind war er eigentlich nie gewesen. Ein wahres, rechtes, echtes Kind blieb dagegen Hans Unwirsch sehr lange, fast über die gewöhnliche Zeit hinaus. Auch der Verkehr mit dem israelitischen Freunde änderte daran nichts. Die Fantasie behielt noch das Übergewicht über den Verstand. Der Kreis, in welchem Hans wie ein jedes andere Menschenkind stand, erweiterte sich nur und füllte sich mit immer bunteren, glänzenderen, lockenderen Gestalten, Bildern und Träumen. Die zusammengerollten farblosen Flügel der jungen Psyche entfalteten sich allgemach im belebenden Strahl der Weltensonne. Ein leichter Schimmer von Azur, Purpur und Gold fing an, sie zu überziehen. In Purpur, Azur und Gold aber wiegten sich im Garten der Welt alle Blumen und Blüten, alle Wissenschaften und Künste und alle neun Musen, die hohen Göttinnen und Gärtnerinnen saßen und lächelten still und freudig über all die flatternden Dinge, die verlangenden Seelen und die geöffneten prangenden Kelche. Eines Abends trat Hans sehr nachdenklich aus der Dunkelheit des Trödlerladens hervor und stand einen Augenblick ganz geblendet im Schein der Abendsonne, der noch auf dem Pflaster der Kröppelstraße lag. Dann schoss er schnell über die Straße zum mütterlichen Hause, als ob er einen großen Gedanken so eilig als möglich hinübertragen müsse. Aber still setzte er sich neben der Base Schlotterbeck, die ihrer Gewohnheit nach um diese Zeit mit ihrem Strickstrumpf vor der Tür hockte, nieder und starrte mit offenem Munde zum Sommerhimmel hinauf. Anfangs gab die Base weiter nicht Acht auf ihn. Als sie ihn zufällig ansah, ließ sie ihr Strickzeug in den Schoß sinken und rief: »Hannes, was ist dir begegnet? Kind, wie siehst du aus? Junge, mach den Mund zu und gib Antwort von dir. Was haben sie dir drüben angetan?« Hans warf einen ziemlich verstörten Blick auf den königlich-westfälischen Lakaien drüben, antwortete aber nicht, und die Base musste ihn erst tüchtig an der Schulter rütteln, ehe er sich in die Gegenwart zurückfand. »Jesus, Sie haben es fertiggebracht. Sie haben dem Kinde den Kopf verwirrt. Oh, das Volk, das Volk! Hans, mein Liebling, komm zu dir und gib aus, was dir passiert ist, was sie dir getan haben.« »Er lernt das Lateinische«, rief Hans, und jetzt sperrte die Base den Mund auf. »Er geht zu Michaeli aufs Gymnasium«, jammerte der Junge, und die Base schlug die Hände zusammen. »Und ich muss ein Schuster werden und ein Pechschuster bleiben«, heulte Hans, und strömend brachen die Tränen hervor. »Ein Schuster, ei, sieh mal, ein Pechschuster und weiter nichts«, rief eine ironische Brummstimme, und ein grimmer Schatten fiel auf die Base und den Knaben. Der Oheim Grünebaum stand vor den beiden, ein würdiger Vorwurf für den Pinsel eines großen Malers. Verwunderungsvolle Entrüstung malte sich in Ermangelung eines großen Meisters selbst in allen seinen Zügen. Sie trieb ihm fast die Augen aus dem Kopfe. Jedes borstige und widerborstige Haar seines Hauptes schien einen beleidigten Schuster zu bedeuten, und der ganze emporgesträubte und gewühlte Wulst die gekränkte Würde der ehrsamen Zunft im Ganzen. Im Innern des Mannes kollerte, knurrte und polterte es aufs Bedrohlichste. Aber nur in abgebrochenen Worten und Sätzen vermochte die gerechte Entrüstung sich Luft zu machen. »So'n Knirps will sich an der ganzen ehrbaren Schusterei vergreifen. Der Deibel, wenn man's nicht mit höchst eigenhändigen Ohren gehört hätte, sollte man's nicht glauben. Bis dahin, dass man's mit seinen eigentümlichen Augen gesehen hätte. Hallo, Donner und Hagel, und als wenn nicht von Adam herunter ein ganzer Schwanz von Schustern hinge. Einer am andern, und diese miserablige, naseweiße Kröte, das Exkrementum von die ganze achtbare und notable Reihe, Ida soll ja...« Die Base streckte dem erzürnten Meister abwehrend beide Arme entgegen, und Hans verkroch sich angstvoll hinter ihrem Stuhl und Rock. »Raus mit ihm, Base! Wenn ich ihn nicht überlege als Mensch und wenn ich ihn nicht haue als Oheim, Pate und Vormund, so ist es mein Offizium als Meister von die löbliche Schusterzunft, dass ich ihm die Büchse prall ziehe. Steh Sie beiseite, Base Schlotterbeck, ich will dem gottlosen und lassiven Lästermaul sein Urteil so gut hinten aufschreiben, dass er sich 3 Tage nicht hinsetzen soll von wegen die Schriftzüge.« »Aber Meister, was hat denn das arme Kind eigentlich gesagt, was euch so außer Rand und Band bringt?« rief die Base, die ihr Leben in der Verteidigung ihres Lieblings geopfert haben würde. »Was die Kreatur gesagt hat? Sie fragt noch, dass er kein Schuster werden will, weil er die löbliche Schusterei verachtet, hat er gesagt. Dass er seinen Oheim und Paten Grünebaum für ein Pechesel und Philister estimiert, hat er gesagt. Der Deibel nehme die Geraden und die Ungeraden. Ich aber, Niklas Grünebaum, will justement meinen Neveu bei der Jacke nehmen. Dictus factus, gehe sie mich stante P aus die Sonne, gehe sie mich auf die Stelle aus die angenehme Gelegenheit, Base Schlotterbeck.« Die Base wich dem Zorn des göttlichen Schusters Nikolaus Grünebaum nicht. Sie wurde allmählich ebenso hitzig als der wackere Meister. Erst mit sanft überredenden Worten, dann mit drohenden, zuletzt mit ausgespreizten Fingern und Nägeln verteidigte sie den armen Hans. Und da die Nachbarschaft durch den Lärm in Scharen herbeigezogen wurde und da der Meister Grünebaum auf Anstand hielt und da er wusste, dass, wenn 6, 8 oder 12 Gevatterinnen die Fäuste in die Seite stemmen, meistens ein Geschrei entsteht, welches kein Mann länger, als es unbedingt nötig ist, aushält, so gab er fürs Erste klein bei oder verlegte wenigstens die Fortsetzung der Verhandlung in das Innere des Hauses. Der Nachbarinnen wegen riegelte er auch die Tür zu, aber der Frau Tibus Entrüstung und der Frau Kiebike Verachtung drangen während einer geraumen Zeit doch hinein und ihm nach. Der Oheim Grünebaum hielt jetzt seinen Neffen und Paten am Kragen, setzte sich auf den Arbeitsstuhl des Meisters Anton und zog den schluchzenden Sünder zwischen seine Knie, wo er ihn wie in einem Schraubstock hielt. Die Base Schlotterbeck stand kummervoll, aber machtlos daneben. »Nun noch einmal von vorn«, rief der Hoheim. »Also ein Pechschuster muss dieses unglückselige Opferlamm werden und will es nicht? Soll mich doch wundern, ob ich aus das Stückchen Unglück den Grund herausquetschen kann, weshalb es nicht nur seine eigene schätzbare Familie, sondern auch noch dazu das ganze hochlöbliche Schustergewerk erschimpfiert.« Er schob seinen Schraubstock zu und laut aufheulte Hans Unwirsch. »Weil der Moses das Latein lernt und Herr wird über die ganze Straße und die ganze Stadt und alle Jungen darin. Und weil meine Mutter eine arme Wittfrau ist und weil der Herr Oheim mich auch nicht das Latein lernen lassen wird und weil und weil und weil und weil, Base Schlotterbeck, auf euch geht's aus. Wenn ein Mensch angefangen hat, dem Jungen Dummheiten in den Kopf zu setzen, so seid ihr die Person, mit Respekt zu sagen. Was, Latein? Ich will dich, Knirps, belateinen. Mit dem Juden drüben ist's aus. Dir werde ich das Festkleben da drüben vertreiben. Lass mich noch einmal merken, dass du da hinüberschnüffelst, so will ich dich an der Nase fassen, dass du dein Lebtag kein Schnupptuch mehr gebrauchen sollst. Latein? Konnte dein Vater Latein? Kann ich Latein? Und wir sind doch Meister und wohlberedte Leute geworden, und wenn ich im roten Bock den Mund auftue, so klappt das weiteste Maul zu, ohne dass ich es mit Latein stopfe. Aber in dir, Junge, kommt dein Vater wieder heraus, das war auch so ein Fantastikus, und wenn er das Latein nicht konnte, so hatte er sich doch auf andere Schrullen gelegt, aber ich habe ihm auf dem Todbette versprochen, einen Menschen aus dir zu machen, und das soll geschehen. Da ist jetzt gerade der König Karl in Frankreich, der macht es gerade jetzt so mit seinen geliebten Untertanen und französischen Landeskindern, wie ich es mit dir machen werde, Hans Unwirsch. Willst du nicht, so sollst du. Also in aller Güte, willst du nun ein Schuster werden wie deine Vorfahren oder nicht? Da die letzte Frage mit einem neuen, heftigen Druck des Schraubstocks verbunden an Hans gestellt wurde, so konnte letzterer nicht umhin, seine vollkommene Übereinstimmung mit den Ansichten des Oheims kundzugeben. Die Tränenfluten aber, welche das Versprechen begleiteten, nahmen ihm freilich den größten Teil seines Wertes, und in dem sehr legitimen König Charles X hatte sich der gute Meister Grünebaum auch nicht das rechte Muster für sein Verhalten ausgesucht. Es ist, als ob das Schicksal hinterlistigerweise manche Wegweiser nur deshalb aufpflanze, um sich mit der Menschheit einen nicht immer harmlosen Fastnachts- oder Aprilspaß zu machen. Stumm hatte die Base des Meisters Wortschwall über sich ergehen lassen. Als er nun aber endlich seine Meinung von der Seele los war, begann sie die Antistrophe zu singen, und das Wort ließ sie sich so wenig wie der Oheim grüne Baum nehmen. »So, also er ist fertig, Gevatter, und hat gesagt, was er zu sagen hatte. Das ist ein Glück für mich, das Kind und die vier Wände. Da sollte man ja auseinandergehen vor Grauen, vor solcher Trompete. Ihr seid mir ein schöner Mann, Gevatter. Im roten Bock mögt ihr wohl allein das große Wort haben, aber hier haben doch auch noch andere Leute da rein zu sprechen.« Das Kind hat nichts gesagt, was einen halbwegs vernünftigen Mann aufbringen kann, und wenn es eine fremdländische Sprache lernen will, von der er nichts versteht, Gevatter, so braucht er darum noch lange nicht solch einen grausamen Aufruhr zu stiften. Ihr lasst euer Vogelvieh Zeus auch nicht einzig singen, wie ihm der Schnabel gewachsen. Pfeift ihr nicht etwa eurem Dompfaffen tagelang den alten Dessauer vor, Gevatter Grünebaum? Ihr seid wohl ein rechter Schuster, ihr habt wohl Grund, euch eures Handwerks zu rühmen? Ach du lieber Gott, ja, wenn man die Stiefeln mit alten Lügenzeitungen flicken könnte und wenn man die Schusterei am besten nur auf der Bierbank im Roten Bock treiben könnte, so wäret ihr wohl der Mann dazu. Geht mir doch, es hat es wohl mit seinem Resonieren vors ehrbare Handwerk weit darin gebracht, grüne Baum. Sei ihr ganz still, die ganze Stadt weiß ja, wie's mit ihnen bestellt ist. Keinen ganzen Stuhl im Haus, keinen heilen Rock am Leib. Besehe er sich nur in dem Spiegel und dann spreche er die Wahrheit, ob er ein Musterbild und Exempel von Schuster für die Menschheit ist. Grünebaum, wenn das Kind nicht dabei stände und ich mir davor zusammenhielte, so wollte ich euch den Text schon lesen. Ihr seid mir ein schöner Vormund, aber lasst nur die Christine nach Hause kommen. Auch die Base Schlotterbeck hatte den trefflichen Meister Grünebaum in den Schraubstock genommen, und jedes Mal, wenn sie zukniff, zuckte der arme Mann nicht weniger zusammen als vorhin Hans Unwirsch. Er wand sich wie ein Aal, welchem die Köchin lebendig die Haut vom Leibe zieht. Mit beiden Händen griff er nach dem Kopfe, fand jedoch wenig Erleichterung darin, dass derselbe nicht auf den Küchentisch genagelt war. Sein Selbstgefühl erlitt beträchtlichen Schaden, und als die Base notgedrungen Atem schöpfen musste, gab es, trotzdem, dass sie sich so meisterlich zusammengehalten hatte, in ganz Neustadt keinen Schuster von kläglicherer Erscheinung als den Meister Niklas Grünebaum. Rückwärts schreitend zog er sich gegen die Tür zurück, ein Bild äußerster Entwürdigung innerlich und äußerlich. »Himmel, Donnerwetter«, brummte er, den Riegel wegschiebend und die Tür öffnend, aber das Brummwort bedeutete keinen Fluch, keine Verwünschung, es war nur eine unwillkürliche Interjektion der allerbedrängtesten Verblüfftheit. Für jetzt war der Oheim Grünebaum nicht mehr fähig, den Kampf gegen die Sprache der Römer fortzusetzen. Und dazu brachte der Postkurier für Stadt und Land an diesem selbigen Abend so wichtige, unerhörte, kuriose Nachrichten. Revolution in Paris, Bolignac an die Beine aufgehängt, 50.000 Pariser niederkardetscht, Gardenlinie und Schweizer totale Mankaput gemacht, Thron von Frankreich und Navarra in die Luft geflogen, Guillotine, Marseillaise, Barrikaden. Der Politiker Schuster, Vormund und Oheim Nikolaus war wie vor den Kopf geschlagen. Es kostete im Roten Bock mehr als einen Extraschoppen, ehe er sich zu der Überzeugung, dass er das große politische Ereignis längst vorhergewusst und vorausgesagt habe, emporschwingen konnte. Endlich brachte er es aber doch Gottlob wieder fertig, und je schwankender sein körperlicher Zustand wurde, desto mehr wuchs wieder der Glaube an seine moralische und staatsmännische Unfehlbarkeit. Er trug sein schweres Haupt in vollkommener Zufriedenheit mit sich selbst zu Bett und schlief den Schlaf des Gerechten, was Hans Unwirsch und seine Mutter nicht taten und die Base Schlotterbeck auch nicht. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 15. Juni 2024.